Die alte Postkarte vom Meer grüßt mit verblasster Tinte. Mein Bruder war dort vor Jahren. Das Meer verschlang ihn lautlos in seiner Tiefe. Ich vermisse ihn sehr.